Aufwachen, Länderspielpause ist vorbei, VfL Wolfsburg steht wieder an, Spiel gegen Köln, ja, aber auch natürlich auch, was sonst so los ist bei unserem Verein jetzt im Wölferadio. Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Aber jetzt ist der Ball Abpraller von Wout Weghorst schon im 16er und ja, da macht er ihn rein! Da macht er ihn rein! Also was war das denn für eine kuriose Situation? Aber es steht 2:0 für den VfL Wolfsburg durch Wout Weghorst. Also das war aus dem Nichts, Tim. Ja, das war richtig geil. So ein bisschen wie bei dem Schalke-Spiel. Ne? So eine Situation, dass die Bremer da versuchen irgendwie aufzudrehen, den Ball hinten rauszuspielen und es ist Weghorst, der da dazwischen spitze. Das müssen wir uns gleich auch nochmal angucken, denn das war eigentlich so eine fast ungefährliche Situation. Sah zumindest so aus. Ja genau, die Bremer waren auf dem rechten Flügel, versuchen da aber durch die Mitte rauszuspielen und dann ist es, glaube ich, Arnold, der da im Weg steht und den Ball frei macht für Weghorst, der dann auf den Torwart zuläuft und keine, ja wirklich keine Probleme hat. Schlager war es mit dem Ball gewinnen, keine Probleme hat, den Ball dann rechts beziehungsweise genau, ja, durch den Keeper fast schon. Schießt ihn durch den Keeper durch. Ja, so hat es geklungen, das sehr, sehr schöne Tor von Wout Weghorst im Wölferadio, bei Wölferadio Arena Live vom Spiel in Bremen. Ja, klingt gefühlt oder ist gefühlt ja schon Lichtjahre her, sagen wir es mal so. Trotzdem werden wir uns da heute hier beim Wölferadio damit natürlich auch nochmal beschäftigen, aber natürlich auch über die aktuelle Situation reden, was das Thema Länderspielpause angeht, aber auch natürlich dann auch zukünftig, was können wir noch reißen in dieser Saison auf dem Weg in die Champions League. Und da habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, mit dem ich das Ganze hier begleite. Werde. Und das ist der Wolfsburger Musiker und natürlich auch VfL-Fan. Ein oder andere werden ihn auch kennen. Ja, das ist der Volker Rechin. Grüß dich, Volker. Einen schönen guten Tag. Hallo, Lars. Ja, hallo, hallo. Schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass wir das Ganze jetzt hier so mal ein bisschen Revue passieren lassen. Länderspielpause immer so ein bisschen so 0815 bei mir jedenfalls oder auch mal Zeit durchzuatmen, wie für viele Spiele ja auch. Wie ist es bei dir? Ruht da der Fußball oder ist dann, sagst du, das nimmst du trotzdem alles mit, was irgendwie geht? Ja, naja, man guckt natürlich immer so ein bisschen auch mit einem Auge zur Nationalmannschaft. Haben ja auch ganz gut das Ding gemacht. Du machst das noch, ja? Also es gibt ja viele, die es nicht mehr machen. Ja, ich habe tatsächlich geguckt und ich muss sagen, das erste Spiel war wirklich auch so, dass ich dachte, wow, das ist mal wieder eine gute Leistung gewesen. Allerdings muss ich schon feststellen, am Wochenende irgendwie, ja, Bundesliga und VfL-Fußball fehlt dann irgendwie. Das ist irgendwie doch so richtig kein Ersatz. Also wir haben tatsächlich letztes Wochenende hier gesessen und haben festgestellt, scheiße, wir hätten da wieder Bock auf einen schönen Kick vor den Wölfen irgendwie. Also ja, insofern ist die Freude groß aufs Kölner Spiel. Verstehe ich. Ich habe ein Foto von mir gepostet, wie ich Wäsche gewaschen habe, weil Samstag aber kein Spiel war. Habe ich gesehen, ich habe es auch geliked. Habe ich es jetzt zwar nicht angelegt, aber trotzdem vielen Dank. Ja, ich war dabei, sehr schön. Ja, Länderspielpause ist aber natürlich auch immer noch so ein Ding, sprich der Trainer hat zu Hause, nachdem die Spieler ja auch so ein paar Tage frei hatten, auch Glasner war ja in seiner Heimat in Österreich, hat dann sozusagen dann nur eine Hälfte Kader in Anführungsstrichen zur Verfügung, weil dann die anderen irgendwie unterwegs sind. Und du hoffst natürlich und drückst die Daumen, dass da keiner verletzt zurückkommt, sagen wir es mal so. Jetzt hat es dann Admir Memedi erwischt. Ne? Glaubst du, Schwächung doof wieder mal oder letztendlich dann auch, kann man es dann auch wieder kompensieren? Ja, also es ist schade, weil Memedi gerade, fand ich, irgendwie in einer guten aufsteigenden Form war und wieder ein bisschen reingekommen ist und ja auch Startelf gespielt hat auf der Spielmacherposition da. Und insofern hätte man sich schon gewünscht, dass man nochmal wieder genauso anfangen kann und ihn da bringen kann. Aber jetzt ist es, wie es ist und kompensieren können wir das auf jeden Fall. Also ich meine, so wie der VfL gespielt hat, Memedi war in den ganzen Spielen, die erfolgreich gewesen sind, ja auch nicht in der Startelf und ist da jetzt erst reingerutscht. Und insofern glaube ich, kompensieren ist momentan nicht so problematisch, aber für ihn persönlich finde ich schon ein bisschen schade und hat auch dem Spiel ganz gut getan. Ich fand seine Auftritte ganz ansprechend, die letzten. Ja, ist ja ein guter Kumpel von Daniel Ginzek bei den beiden. Das tut einem auch immer so total leid. Man hat immer das Gefühl, immer wenn sie so gerade so auf dem Weg zurück sind oder gerade so sich da wieder reinbringen können in den Kader, dass dann wieder irgendwie doch was kommt. So irgendwie eine dumme Verletzung und so weiter. Dass dann bei der Nationalmannschaft passiert, ist dann nochmal eine ganz andere Kiste. Ja, auch was so unter der Woche beziehungsweise auch in der Länderspielpause nochmal hochgeploppt ist, ist natürlich das Thema Corona. Diese Geschichte mit Marin Pongracic, der sich da halt nochmal fotografieren lassen in Hannover bei irgendeinem kleinen Stadtbummel in Anführungsstrichen. Ja. Wie ist da deine Einschätzung zu, wenn man sich da sozusagen als Spieler auch noch ablichten lässt, beziehungsweise dann auch in die sozialen Netzwerke da einspeist? Das ist ja immer wieder so ein Thema. Ne? Und man sieht es ja tatsächlich bei allen Vereinen, das kommt halt immer wieder vor. Die Jungs, ich sag mal, die sind natürlich auch jung irgendwie, weißt du, und manchmal scheint man das nicht ganz so sensibel angegangen worden zu sein von den einzelnen Akteuren da. Also man hat ja, ich habe gelesen, dass Schmattke halt gesagt hat, okay, wir werden nochmal mit ihm reden müssen und dann wird nochmal drauf hingewiesen und es gab ja schon auch Vorfälle innerhalb der Mannschaft, dann wurde zusammen Fußball geguckt und das auch da irgendwie publik gemacht und das ist natürlich gerade jetzt in der Zeit irgendwie kein gutes Beispiel. Auf der anderen Seite, ja, ich weiß nicht, wer jetzt komplett frei von solchen Fehlern ist im Privatleben. Der werfe den ersten Stein. Ja, wir haben ja Ostern, du kannst gerne ein bisschen religiös werden. Ja, naja, aber so ist es ja. Ich meine, ne, ganz ehrlich, also es gibt, unser Eins steht nicht so im Fokus, steht nicht so in der Öffentlichkeit. Und wenn man das tut, so wie die Jungs halt, dann passiert das eben auch mal, dass man da mal einen Fehler macht und vielleicht auch gar nicht drüber nachdenkt oder sich eine Situation ergibt, die dann einfach im Nachhinein man dann auch bedauert und die dazu führt, dass man dann plötzlich wieder da steht. Also es ist natürlich scheiße und die Jungs sollen sich da zusammenreißen und sollen diese Corona-Regeln befolgen, damit wir die Saison auch noch hier zu Ende genießen können. Aber ich möchte da nicht so drüber richten, weil ich glaube, dass das würde wahrscheinlich jedem von uns genauso mal passieren. Ich finde es halt immer ganz interessant, weil der Kollege Pongracic ja A, selber Betroffener gewesen ist. Also der hat ja richtig böse auch gehabt und hat ja dahinter ja auch Probleme mit gehabt. Und ja, er ist ja auch, und er ist ja auch noch Vertreter im Mannschaftsrat. Also das ist jetzt auch, er hat ja noch eine besondere Vorbildfunktion. Das ist natürlich klar. Also auch wenn er das jetzt nicht wäre, wäre das Kacke. Ne? Weil ich meine, die DFL und die Liga alle kämpfen darum, dass das irgendwie möglich ist. Und auch gegen viel Widerstand und viel Unverständnis. Und da ist natürlich jede einzelne dieser Nachrichten irgendwie am Ende des Tages kontraproduktiv und auch ein bisschen blöd. Da steht man dann immer doof da. Also insofern, das ist eine Scheißgeschichte und da müssen die Jungs irgendwie aufpassen. Aber wie gesagt, ich will mich da nicht so hinstellen, als würde mir das nicht passieren können. Wenn so viel Aufmerksamkeit auf einen gerichtet ist, dann ist auch schnell mal irgendwie so ein Fehler passiert, glaube ich. Aber trotzdem sollen sie sensibel damit umgehen und sollen sich immer wieder bewusst sein ihrer Vorbildrolle da natürlich, ne? Klar. Aufpassen ist ein ganz gutes Stichwort, nämlich Oliver Glasner passt momentan auf wie ein Luchs, habe ich gelesen. Nämlich, er hat das ja schon angekündigt, sagt der Motto, lässt sich einer hängen jetzt hier in der Endphase der Saison, dann geht er irgendwie dazwischen. Er hat das, glaube ich, auch in einem Interview, glaube ich, jetzt in der Länderspielpause mit Sky Austria, war es, glaube ich, nochmal betont. Okay. Sagte, wir werden nicht erfolgreich sein, wenn wir nur 95% bringen. Dann werden wir jedes Spiel in der Bundesliga verlieren. Und so ist er dann, ich weiß nicht, wer es eben mitgekriegt hat, liebe Wölferradio-Zuhörer, dass er da so ein bisschen lauter geworden ist und die Spieler auch zu Strafläufen hat hinterher animieren können, weil die ja, wir haben alle gejubelt, glaube ich, dann auch, weil eben da die Einstellung bzw. die Intensität bei dem Training nicht gepasst hat. Ist das genau das Ding, wo du auch, sag ich mal, ansetzen musst als Trainer? Also ich denke ja. Also ich finde das eigentlich ein super Signal, weil ich habe, wenn man jetzt drüber nachdenkt, man hat da Verständnis für. Die Jungs, die jetzt hier sind, die nicht auf Nationalmannschaftsfahrt sind, ganz allen voran natürlich die beiden wirklich sehr enttäuschten, Maxi Arnold und Wout Weghorst, die beide eigentlich damit rechnen konnten, vielleicht mal wieder eingeladen zu werden oder vielleicht überhaupt mal eingeladen zu werden. Und dann ist eine Motivation natürlich nicht so einfach. Der Kader ist halbiert, weiß ich nicht, 8 oder 9 Leute waren auf Nationalmannschaftsfahrt. Dann hast du ein paar Verletzte. Und dann lässt man sich vielleicht ein bisschen hängen oder gibt eben nicht Vollgas. Und ich finde es ein total gutes Zeichen, wenn der Trainer dann eben offensichtlich mehrfach ja ermahnt, so hieß es, ne? Und dann tatsächlich dann irgendwann sagt, okay, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt hier alle an die Linie und jetzt gibt es ein paar Sprints, damit irgendwie das klar wird und alle dann nochmal ins Gebet nimmt. Weil ich denke tatsächlich, dass es genau so ist, dass man eben wirklich nur das Ziel erreichen kann. Und das muss jetzt nach dem Tabellenstand ganz klar die Champions-League-Qualifikation sein. Das kann man nur erreichen, wenn bis zum Ende Gas gegeben wird, und zwar in jeder Einheit. Weil wenn man sich die Spiele anguckt, die noch ausstehen, dann geht es noch gegen richtig fette Brocken irgendwie. Frankfurt, Bayern, Dortmund, Leipzig, alles noch dabei. Also das heißt, diesen Vorsprung, den man da jetzt hat auf einen möglichen Verfolger, Dortmund und Frankfurt und Leverkusen irgendwie, den gilt es zu verteidigen. Und das geht tatsächlich wahrscheinlich nur, wenn alle die ganze Zeit Vollgas geben und sich dann hoffentlich am Ende der Saison damit belohnen, dass es dann nächstes Jahr mal wieder richtig die Champions League-Hymne zu hören gibt. Das ist wäre auf alle Fälle erstrebenswert und auch super für Wolfsburg an sich. Wie gesagt, wäre ja auch zuerst die dritte Champions League-Qualifikation überhaupt. Was ich daran besonders bemerkenswert finde oder gut finde, ist halt, dass in der Vergangenheit, und da wirst du mir wahrscheinlich sogar beipflichten, gerade so dieses Thema sich in die Hängematte legen, wenn man mal so ein bisschen einigermaßen in der Spur war. Das war immer das Thema, so von wegen immer. Wohlfühloase in Wolfsburg. Und dass jetzt, dass das Glasner hingeht und natürlich dann auch auf ein ganz, also so wie ich Marcel Schäfer kenne und auch Jörg Schmadtke, ja, die werden da den Teufel tun, den Trainer einzubremsen, wenn es darum geht, hier die Spannung hochzuhalten. Nee, da geht's ja alle in dieselbe Richtung. Aber ist das genau dann jetzt auch die richtige Kombi, um den VfL nachhaltig dann in die Erfolgsspur dann sozusagen auch da zu halten für den Rest der Saison? Naja, das zeigt sich ja an den Leistungen. Ich meine, dass das da funktioniert, auch nachdem es zwischenzeitlich ja zwischen Schmadtke und Glasner irgendwie da Missstimmung gegeben hat. Die haben das ausgeräumt und jetzt so wie die Mannschaft spielt, wie der Kader steht und wie diese Rumpfelf da ist irgendwie. Also man weiß ja jetzt wirklich, okay, es gibt diesen Grundstamm und dann kannst du eben mal, wenn Memedi nicht spielen kann, dann kannst du das kompensieren, wenn Ottavio dank seiner, die ich finde, einzigartig fantastischen Schere irgendwie 4 Spiele Sperre kriegt, dann kannst du das wahrscheinlich auch kompensieren, auch wenn er uns natürlich fehlt mit seiner Schnelligkeit auf Außen, aber das ist einfach eine gute Arbeit, die da geleistet wurde und da stimmt das Team und das ist einerseits natürlich darin zu sehen, dass die Spieler miteinander gut funktionieren, aber natürlich ist es im Fußball, wie es überall ist, wenn die Chefetage nicht funktioniert, dann funktioniert das Team drunter auch nicht und ich habe das Gefühl, dass auch mit Marcel Schäfer ist einfach top besetzt. Ich meine, ganz klar für uns als Wolfsburg-Fans irgendwie, also einen besseren kann ich mir da nicht vorstellen. Der macht das super, jedes Interview, immer wenn man den irgendwie sieht. Das ist einfach eine super Situation, hier so jemanden zu haben, der dann so im Verein agieren kann. Und mit Glasner offensichtlich und auch Schmadtke, da, die haben eine gute Basis und die arbeiten gut zusammen. Und dann kannst du eben auch so einen erfolgreichen Fußball spielen, wenn das Team dann so funktioniert drunter. Also ohne eine funktionierende Chefetage, glaube ich, funktioniert das halt einfach nicht. Und was noch drin ist in der Saison, besprechen wir auch gleich natürlich noch. Ja, und ja, auch die aktuelle Situation rund um den Kader und auch die Form der Spieler. Wollen aber einmal noch mal kurz auf das letzte Bundesligaspiel zurückblicken gegen Bremen. Und da bin ich euch noch ein Tor schuldig, nämlich das 1:0, was da gefallen ist. Ein Eigentor von Sargent, aber natürlich in einer Standardsituation gut reingetreten von Arnold. Und dann ja, Lacroix war auch beteiligt. Hören wir uns noch mal an, wie es geklungen hat bei Wölfe Radio Arena Live. Babu war auf dem Weg nach vorne und dann tritt er immer kurz in die Hacken, der Rashica, und dann gibt es ja jetzt das Foulspiel, aber auch nur ein Du-Du-Du vom Schiedsrichter, aber immerhin auch den Freistoß. Der kommt jetzt rein, Maximilian Arnold auf den Elfmeterpunkt, Kopfball ab, Tor! Tor! Maxence Lacroix, 1:0 für den VfL Wolfsburg, nach einem tollen Freischuss von Maximilian Arnold. Ja, und Lacroix steigt da am höchsten und der Ball fällt einfach hinten rein. Das war fast schon so ein bisschen kurios aus. Da waren, glaube ich, alle überrascht, dass der irgendwie den Weg ins Tor gefunden hat. Und da müssen wir nochmal drauf schauen in der Wiederholung, wie das abgelaufen ist. Ja, Arnold bringt den Ball rein, sieht aus, als ob es kein Abseits, nein, es war kein Abseits. Und dann war es Lacroix und der Ball fällt auf irgendeine Schulter, wahrscheinlich von dem Bremer Verteidiger. Und dann ist keine Chance für Pavlenka, der da hinter sich greifen muss. Ja, genau, Lacroix ist es. Und Sargents Kopf verlängert den Ball. Macht so eine Bogenlampe draus. Ja, 2:1 gewonnen, Volker, in Bremen. Pflichtsieg, Arbeitssieg, wie es ja hinterher dann auch geheißen hat, sagen wir es mal so. Sehr souveräne erste Halbzeit, fand ich. Man hat die sehr, sehr gut bespielt. Und hinten raus dann aber trotzdem, ich meine, wenn dann der Selke das Ding ein bisschen besser trifft, dann nimmst du vielleicht auch noch einen Punkt mit. Ja. Ist das so eine Schwankung, die du trotz dieser guten Saison, die du spielst, oder sehr guten Saison, die du spielst, die du immer mal drin hast in so einem Spiel? Oder zeichnet es den VfL gerade aus, solche Spiele dann auch, ich sag mal, nach Hause zu reiten? Naja, also oft genug haben wir es erlebt, dass genau so eine Dinger dann irgendwie tatsächlich 2:2 enden. Na, also das hat es oft genug gegeben und tatsächlich war in der Vergangenheit ja oftmals unsere Wölfe immer dazu da, dass man gegen ein Team gespielt hat, wo man dachte, okay, alles klar, die hauen wir weg. Und dann hast du dann doch nur einen Punkt geholt oder sogar alles liegen lassen irgendwie. Und das ist in dieser Saison jetzt irgendwie anders. Die Jungs spielen das gut. Ich fand auch, die erste Halbzeit war super. Die hatten das voll im Griff. Dann gehst du mit 2:0 in die Pause. Und irgendwie hat man aber die ganze Zeit das Gefühl, naja, ein 2:0 ist immer irgendwie trügerisch. Ne? Du fühlst dich irgendwie sicher. Und dann kommt der Anschlusstreffer und dann fängt das große Flattern an. Und irgendwie, momentan steht die Abwehr natürlich gut. Die haben am Ende ja auch Sachen zugelassen, wie du schon sagst, das Ding von Selke. Und da waren auch noch Chancen, dass an einem blöden Tag gehen die dann rein und du stehst tatsächlich mit Punkt irgendwie, fährst am Ende nach Hause. Aber ich glaube, zu einer richtig guten Saison gehört auch immer so ein kleines Quäntchen Glück. Und so richtig ganz Glück kommt nicht von allein, sondern musst du dir eben da hart erarbeiten. 3 Euro ins Phrasenschwein. Ja, nehme ich. Danke. Ne? Und das ist halt eben genau der Punkt. Das ist wirklich, die Abwehr steht halt gut. Wir haben da die Jungs mit Brooks und Lacroix, die stehen da hinten drin. Unser Mittelfeld ist einfach tierisch mit Arnold und mit Schlager. Und irgendwie verteidigen wir dann auch so eine Dinger und kriegen dann die drei Punkte eben auch mit nach Hause genommen. Also insofern, das war zittrig. Ich war wirklich, ich war echt unruhig und am Ende auch richtig glücklich, als dann endlich abgepfiffen wurde, weil ich Angst hatte oder wirklich Befürchtung hatte, dass wir das zweite noch kassieren, was echt nicht verdient gewesen wäre. Ja. Weil letzt hast du auch was zu verlieren, ne? Das ist so ein bisschen, geht ja, das auch natürlich. So vom Gefühling her? So, du sagst, ja, ah, scheiße, jetzt, ja, jetzt wollen wir den dritten oder den vierten maximal, aber lieber den dritten wollen wir auch nicht mehr hergeben, ne? Ja, natürlich. Na, jetzt musst du dich festbeißen, ne? Ich meine, wir haben den Vorsprung und es sind aber noch 8 Spiele und jetzt kannst du dir so ein Spiel in Bremen, das musst du dann jetzt mit jetzt gegen Köln, ne? Ich meine, das ist einfach, das, da müssen wir, die, also wir, ne, da müssen die Jungs die 3 Punkte einfahren. Alles andere ist primär. Ja. Alles andere geht nicht. Ja, scheißegal wie, da müssen 3 Punkte hin. Das genau. Ist ganz klar. Sehr schön. Das ist ja einmal auch einer meiner Lieblingsfußballersprüche. Ich glaube, Hans Krankl war es, wir müssen gewinnen, alles andere ist primär. So, das fand ich immer super. Aber Spiel Mailand oder Madrid. Ja, sowas so in dem Dreh. So, und wenn ich mal auf die Zahlen guckt und streicht das, was du gesagt hast, VfL absolut auch verdient als Sieger vom Platz gegangen, bessere Laufleistung, 15-10 Torschüsse, man hat 9-3 Ecken auch rausgespielt. Was mich ein bisschen gestört hat, ist nach wie vor, habe ich aber auch schon öfter mal so die Gebetsmühle hier im Wölferradio, die Passquote von nur 74%. Wenn du da oben mitspielen willst, aus meiner Sicht, musst du da eine bessere Passquote an den Tag legen. Aber das lag vielleicht auch daran, dass da so ein bisschen durchgemischt werden musste letztendlich. Ne? Yannick Gerhard ja auf dem linken Verteidigerposten aufgrund der Ausfälle. Dann hast du dann auch die ein oder andere Personalie dann da drin, die vielleicht auch gar nicht so viel Spielpraxis hatte. Also Admir ist ja schon angesprochen worden, was das angeht. Hat trotzdem, um da mal drauf zu gucken, auch über 11 Kilometer abgerissen da den Tag. Also das ist schon ganz ordentlich. Und er mit einer Passquote, die besser war als der Teamdurchschnitt mit 77, das ist ja auch etwas, was immer mal gefordert wird, zu sagen, also so ein Spieler, der dann tatsächlich auch das Spiel machen soll. Und das ist dann so ein Punkt, der da, ja, ich glaube, dann auch mal nochmal zu Buche schlägt. Aber lass uns nochmal schauen, hinten insbesondere auch auf unseren aktuellen Nationalspieler bei der U21 zumindest, Riedle Baku, sehr stark mit 55% Zweikampfquote, Passquote mit 71, so geht's so. Aber er ist halt auch viel unterwegs zwischen den Linien. Glaubst du, dass wenn er jetzt zurückkommt von der Länderspielpause, dass man dem eigentlich eine Pause geben müsste? Oder sagst du, ach, der steckt das weg, der zieht so durch? Naja, also man hat ja lesen können, dass eben Glasner sagt, okay, der ist ganz schön durch. Aber ihm wurde irgendwie versprochen, dass Ostern noch und dann kann er immer 3 Tage die Füße hochlegen und sich ein bisschen ausruhen. Und ich glaube, also das ist ja vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, das beschwingt einen ja auch irgendwie. Ich meine, spielt Nationalmannschaft, spielt er auch gut. Das erste Spiel da echt überragend mit 2 Toren und einer Vorbereitung irgendwie. Und also macht da so ein gutes Ding und kommt wieder und ist ja eigentlich eher beflügelt. Ne? Also hat wirklich gespielt. Und ich glaube, mit der Ansage, okay, komm her, jetzt das Ding spielst du noch und dann hast du auch wirklich mal ein bisschen dir eine kleine Osterpause verdient. Ich glaube, damit kann man damit rechnen, dass er einen weiten Teil des Spiels irgendwie durchziehen kann und ist ja auch die ganze Zeit nicht dafür bekannt, dass er eben irgendwie nachlässt oder dann nur rumdümpelt, sondern die geben ja wirklich volle Power und er vor allen Dingen auch da die Linie rauf und runter. Also ich bin mir relativ sicher, dass wenn Glasner ihn bringt, dann wird er auch sein Spiel spielen und vielleicht wird er ihn irgendwann in der 75. auswechseln, weil es dann nicht mehr geht. Aber ja, und wenn es dann schon 3-0 steht, dann soll es ja auch egal sein. Das wollte ich gerade noch anfügen. Wahrscheinlich steht es dann 3-0 und dann kann er ihn auch runter. Ein Sonderlob und dann machen wir das Kapitel Bremen auch zu in der Rückschau, geht nochmal an Maximilian Arnold, den, ja, meinen Nationalspieler der Herzen. Ja, also absolut. Deutschland ist, dem muss meine es richtig auch gut gehen, ja, wenn sie auf so einen Spieler verzichten können. Also der hat nämlich 85% Passquote und 89% Zweikampfquote hingelegt. Also dazu noch fast eine Laufleistung von 12 Kilometern gegen Bremen. Ja, und was auch noch dazu kommt, auf der Position, der hat nicht ein Foul gespielt. Ja, das ist und das ist eine absolute Qualität. Und wie gesagt, der Höhenflug des VfL Wolfsburg verbinde ich vor allen Dingen mit den Spielern Wechhorst, Castells und Arnold. Und das ist etwas, was sich quasi fast schon durch die ganze Saison zieht. Und diese Leistung, vor allem, dass er so konservieren konnte, da gibt es nochmal ein extra Lob. Ja, absolut. Also ganz klar. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt oder du es mitbekommen hast. Ich habe ja diesen Podcast auch gemacht mit den Jungs vom WDR. Damals war VfL auf Platz 4. Da haben die dann gedacht, okay, komm her, jetzt quatschen wir mal mit einem aus Wolfsburg. Und dann haben wir uns darüber unterhalten. Und da habe ich schon gesagt, ey, ganz ehrlich, also Arnold spielt einfach so eine bockstarke Saison. Das ist einfach, der soll bitte jetzt mal wieder nominiert werden. Der hat das verdient, der hat da sein eines Spiel gemacht, aber der kann jetzt bitte mal genommen werden, weil natürlich haben wir mit Kimmich und Goretzka da im Mittelfeld jetzt gerade echt ein Weltklasse-Tandem in der Nationalmannschaft. Aber dahinter, da kannst du, wenn so ein Kimmich sich verletzt, dann kannst du eben auch einen Arnold reinbringen. Und das, was der ableistet, was der kämpferisch bietet, wie der vorangeht, wie er sich in alles reinschmeißt und, was ich extrem geil finde, seine Standards. Also ich meine, ganz ehrlich, die Ecken und die Freistöße, die er schießt, nicht nur die direkten, sondern vor allen Dingen auch die aus der Halbposition, die sind immer gefährlich. Die kommen echt wie Toni Kroos Freistöße zur besten Zeit von Toni Kroos. Und da muss ich echt sagen, also ich finde es fantastisch, spielt eine tierische Saison und mich hätte es total gefreut. Und ich konnte auch echt verstehen, seine Enttäuschung, eben als er angesprochen wurde, auf die erneute Nicht-Nominierung, dass er da wirklich ein paar Tage den Kopf ein bisschen hängen hatte und vielleicht dann ja auch zu was draus folgert, wie wir vorhin besprochen haben, dass dann im Training mal irgendwie nicht ganz die 100% gegeben werden können, weil man einfach so ein bisschen mit hängenden Ohren auch mal da steht. Aber jetzt hoffe ich einfach, dass er genau jetzt so eine Jetzt-erst-recht-Mentalität, so schätze ich ihn auch ein, an den Tag legt und dann wieder vorangeht und wir einfach in diesem letzten Viertel der Saisonspiele dann eben ihn nochmal wirklich in Bestform erleben können. So, also einfach großartig, spielt tierisch. Auf dem Weg nach Europa. Der Wolfsburger Musiker Volker Rechin und VfL-Fan logischerweise ist immer noch zu Gast. Volker, du hast es eben gerade schon mal angesprochen, du warst neulich zu Gast bei so einem Kölner Podcast. Genau. Wie ist denn dazu gekommen eigentlich? Können wir das auch mal kurz abhandeln? Ja, das nennt sich ja You'll Never Talk Alone. Ihr habt es tatsächlich, die Wölfe haben es ja auch auf ihre Startseite gepackt, als es dann irgendwie aktuell online war. Und das ist halt tatsächlich ein guter Bekannter von mir, ist Steff Kausen. Und das ist, der ist für den WDR immer bei der Fußballkonferenz, Bundesliga-Konferenz im WDR-Sendegebiet am Start und oftmals aber dann eben auch darüber hinaus. Saß eben jetzt letzte Woche auch beim Doppelpass bei den Jungs beim DSF irgendwie und ist halt ein richtiger Fußballexperte und wir kennen uns schon lange, auch durch die Musik uns kennengelernt und der macht halt diesen Podcast zusammen mit zwei Jungs vom WDR und die haben dann irgendwann, wie gesagt, gedacht, komm, jetzt haben wir mal einen Wolfsburger hier am Start. Jetzt machen wir das Ding mit ihm und das war auch eine schöne Sendung und wie gesagt, da konnte ich auch ein bisschen die Fahne hochhalten für unseren Club und unsere Region. Natürlich auch das Übliche kam wieder, die Sprüche die nach Klischees, Traditionsverein und Plastik und so. Und da konnte ich auch mal ein bisschen irgendwie erzählen, dass es hier auch Traditionen gibt. Weißt du? Und wenn wir jetzt gegen Köln spielen, dann ist den Jungs gar nicht klar gewesen wahrscheinlich, dass wir uns 1945 gegründet haben irgendwie und Köln 1948. Also ich meine, und dann, also Traditionen und Geschichte haben wir hier auch zu bieten. Und die meisten denken halt immer nur an Volkswagen und an irgendwelche Autos. Und das konnte ich, glaube ich, ein bisschen gerade rücken. Und es war jedenfalls eine sehr, sehr nette Stunde, anderthalb, bei den Jungs beim WDR. Und da habe ich eben auch Maxi Arnold vorgeschlagen und wurde mir sogar recht gegeben von hoher Stelle. Und Steff Kausen hat es ganz genauso gesehen und sagte, eigentlich so einen Typen mit so einem Abschluss auch und solchen Standards kannst du eigentlich nur mitnehmen irgendwie. Naja. Wie bist du mal zum VfL gekommen? Naja, ich bin gebürtiger Wolfsburger und ich bin dann damals, ich habe auch Fußball gespielt in ganz jungen Jahren, aber eben nicht beim VfL, bin dann irgendwann in der Leichtathletik-Sparte beim VfL gelandet. Und damals war es noch so, dass du, wenn du Mitglied beim VfL warst, egal in welcher Sparte, dann kamst du immer umsonst ins Stadion. Das heißt, ich bin dann immer am Elsterweg, hinten vom Leistungszentrum aus, bin ich dann irgendwie mit meiner Mitgliedskarte dann hinten rein und habe mir eben da meine Spiele angeguckt, damals noch Amateur-Oberliga mit so klangvollen Namen wie, was weiß ich, TSV Havelse und Hessisch-Oldendorf und Altona 93 und MTV Gifhorn, da war immer die Tusszelle. Ja, all sowas. Also ich meine, lange, lange her, aber da hat das halt angefangen. Also tatsächlich irgendwie, ich würde sagen, mein erstes Heimspiel habe ich wahrscheinlich irgendwann in der Saison 83, 84 gesehen. Und seitdem bin ich dann auch immer da oder oft da, sofern es das irgendwie zulässt. Und ein guter Freund von mir hat dann auch in der ersten Mannschaft gespielt unter Rubesch. Und dann war ich natürlich immer aufgeregt und habe auf der Haupttribüne ihn angefeuert und zugeguckt, dass das da irgendwie funktioniert, was er da macht. Du bist ja auch, wie gesagt, nicht nur VfL-Fan, sondern auch Musiker, sozusagen jetzt doppelt gebeutelt durch Corona, sagen wir es mal so, kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Wie ist die Situation da im Moment für dich, also jetzt beruflich und dann auch im Privaten, wenn dann so das beste oder das liebste Hobby auch noch wegbricht, in Anführungsstrichen? Wie sieht's da aus? Das bricht ja natürlich nicht ganz weg. Natürlich der Gang ins Stadion bricht weg, aber ich bin tatsächlich aufgrund meines Berufs natürlich oft an den Wochenenden unterwegs. Das heißt, ich habe, wenn es ganz regulär läuft und wir Corona-frei denken, dann bin ich an den Wochenenden natürlich auch relativ häufig unterwegs. Das heißt, ich habe nicht immer Gelegenheit, ich habe keine Dauerkarte deswegen, weil ich einfach, was weiß ich, zwei Drittel der Spiele gar nicht sehen kann, weil ich gar nicht da bin. Und insofern nutze ich aber jede Chance, wenn ich da bin, dann versuche ich immer irgendwie Tickets zu besorgen und gehe ins Stadion mit meinen Jungs und gucke mir das an. Und ja, mit der Musik ist es natürlich so, klar, mir geht es wie allen in dieser Branche. Wir haben halt keine Auftrittsmöglichkeiten mehr. Ich wäre jetzt eigentlich auf Tournee, die ist verschoben. Also die sollte eigentlich letztes Jahr im Herbst schon stattfinden, dann jetzt im Frühjahr. Und dann ist die jetzt verschoben auf November, Dezember 2021. Und ja, dann können wir halt alle Daumen drücken, dass wir vielleicht dann tatsächlich auf Tour gehen können. Wobei das echt alles mit Fragezeichen ist. Ne? Aber es gibt ja neben dem Live-Spielen vor Publikum eben auch noch viele andere Betätigungsfelder für uns. Und das heißt also, momentan ist es dann doch eher produzieren, Songs schreiben und versuchen, Sachen auf die Beine zu stellen, sodass, wenn man dann wieder darf, dass es dann auch losgehen kann und man auch neues Zeug am Start hat und ich spielen kann und naja, einfach mich darum kümmere, dass man gut dasteht, wenn es wieder losgeht. Ja, Live-Konzerte auf alle Fälle wieder erstrebenswert und erwartenswert. Und da freuen wir uns, glaube ich, alle drauf, wenn das wieder möglich ist. Und natürlich auch die Geschichte, wenn wir wieder ins Stadion dürfen. Vor allen Dingen, ja. Volker, wenn es dann Richtung vielleicht Champions League geht. Ja, na klar. Jetzt ist natürlich so, dass das, was der VfL abliefert, natürlich auch dazu geführt hat, dass andere Vereine oder auch ja so Gerüchte die gierigen Finger ausstrecken, hätte ich jetzt fast gesagt. Natürlich, so, ganz vorne auf der Liste habe ich immer das Gefühl, den Namen habe ich jetzt irgendwie 500 Mal schon in diesem Zusammenhang gehört, mit Maxence Lacroix, ja, mit einem sehr langen Vertrag eigentlich ausgestattet beim VfL. Aber jetzt hat sich Marco Rose, der ja eigentlich tatsächlich mal die Schnauze halten sollte, das mittlerweile, was sagen. Er hat, glaube ich, schon genug verbrannt da in Gladbach momentan. Er muss sich jetzt nicht in seiner noch nicht Funktion als Dortmund-Trainer schon irgendwie äußern zu anderen Spielern. Wie beobachtest du das? Ja, natürlich auch mit Argusaugen. Ne? Ich meine, man hat ja Schiss. Irgendwie hatte schon die ganze Zeit noch, als das Thema mit Rose durch war und Dortmund, dann hat man dann Angst, dass Max Eberl irgendwie die 05361 wählt und mal die Finger ausstreckt. Ja, aber meinst du wirklich, der klaut deinem besten Kumpel da den Spieler? Also das, das ist ja auch von Glasner dementiert. Also es gab ja auch. Ja, und den Trainer vor allen Dingen auch. Kontakte nicht, genau. Aber natürlich ist es so, das weckt ja immer Begehrlichkeiten, machen wir uns nichts vor. Ich meine, wir haben vielleicht die Chance, dann im nächsten Jahr hier Champions-League-Fußball zu sehen. Das könnte natürlich für so einen Spieler wie Lacroix und auch für andere ein gutes Argument sein, noch hier zu bleiben. Zumal eben auch Glasner noch Vertrag hat. Das heißt also, man hat ein bestehendes Konstrukt und die sich da jetzt in die Mannschaft gespielt haben, ganz ehrlich, bei den meisten davon würde ich sagen, Mensch, bleibt hier und erntet jetzt irgendwie das und spielt eine Runde Champions League und zeigt euch bei den ganz Großen und auf der großen Bühne. Aber natürlich weiß man ja, wie das Geschäft läuft. Und klar, wenn da jemand so eine Leistung bringt wie jetzt Lacroix, irgendwie aus dem Nichts, ich meine, kommt aus der französischen zweiten Liga irgendwie und spielt hier so eine Saison neben Brooks und macht es so souverän, dass einem echt schwindelig wird und schaltet sich auch noch immer mal nach vorne ein. Er wird ja meistens dann doch zurückgepfiffen, habe ich immer das Gefühl. Also relativ schnell sieht man immer, dass Glasner ihn wahrscheinlich gar nicht so gern da vorne so sehen will. Aber der schaltet sich nach vorne ein, der spielt so souverän, die machen da so einen guten Eindruck, der holt die Dinger da raus und macht dann sogar vorne auch noch Druck und dann wie gegen Bremen dann eben auch noch, zwar mit ein bisschen Glück, dass das Eigentor durch Sargent, aber war ja auch nur, weil Lacroix den Ball dahin bringt. Und insofern, also klar kommen die alle und wollen dann an solchen Spielern rumfummeln, genau wie mit Wout. Ich meine, keine Ahnung, ob der bleibt, ne? Sehr wahrscheinlich nicht. Aber ich würde es mir halt wünschen, dass die Truppe zusammenbleibt und genau in der Formation dann eben auch nächstes Jahr Champions League spielt, weil das könnte dann echt spannend werden und auch viel Spaß machen. Ach, ich glaube, wenn du Champions League erreichst, dann geht auch keiner. Also würde mich sehr, sehr wundern. Hoffe ich sehr, ne? Klar. Personalmäßig diese Woche auch nochmal besprochen worden, das Thema Maximilian Philipp. Zeichen stehen da wahrscheinlich auf Nichtverlängerung bzw. Nicht-Einkauf, weil er ist ja ausgeliehen aus Moskau. Wie siehst du das? Ist ein Spieler, der uns weiterhilft? Wenn der weggehen würde. Ich glaube ja. Ich glaube tatsächlich ja. Also ich finde, der hat einen guten Spielwitz, der hat gute Spielideen. Der ist halt natürlich nicht drin. Ne? Also der ist nicht eingespielt, der hat nicht viel Spielpraxis bekommen. Aber der hat auch immer mal Momente gehabt, wenn er eingewechselt wurde, wo man dachte, okay, alles klar, da kommen ein paar gute neue Ideen, da geht nach vorne was. Klar, im Abschluss jetzt nicht so, dass man sagt, oh wow, der wämst ein Ding nach dem anderen da rein. Aber ganz am Ende denke ich immer, irgendwie so einen Typen brauchst du, weil ich habe das Gefühl, wenn der eine Chance bekommt, weil vielleicht sich doch mal jemand verletzt und mal längerfristig ausfällt, dann ist bei dem das auch so, dass ich glaube, dass der auch ganz schnell zu einer festen Größe werden könnte und eben auch sein Spiel da so ein bisschen reindrückt. Also ich würde es bedauern, wenn der gehen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag den. Und ob er am Samstag vielleicht mal wieder eine Chance bekommt gegen den ersten FC Köln, das werden der liebe Volker und ich live im Stadion sozusagen verfolgen. Denn wir werden beide das Spiel am Samstag gegen den ersten FC Köln, das Spiel unserer Wölfe in der Volkswagen Arena, kommentieren, Volker. Du bist sozusagen der erste Fan, der sich traut. Ja, sagen wir. Und der sich traut. Ich glaube, es trauen sich ganz viele, aber ich bin der Erste, der die Ehre hat, hier eingeladen zu werden von euch. Also insofern, ich fühle mich tatsächlich geehrt und ganz ehrlich, geht da für mich so ein kleiner Traum in Erfüllung. Ich hoffe, ich werde ihm gerecht und ich hoffe, dass alle Wölfe am Wölferadio irgendwie im Nachhinein nicht sagen, oh Mann, der Typ, der ging mir auf den Sack, sondern ich hoffe, dass das funktioniert und dass alle sagen, okay, das war irgendwie eine lustige Zeit und hoffentlich ein gutes Heimspiel und ein guter Sieg. Denn für mich ist das tatsächlich so, dass ich denke, wow, das wollte ich schon immer mal. Und ich habe ja vorhin erzählt, dass Stefan Kausen vom WDR eben ein guter Freund ist. Und wir haben immer so einen Running Gag, dass ich ihm halt immer sage, dass er meinen Traumjob hat als Fußballmoderator. Worauf er dann immer antwortet, dass ich seinen Traumjob habe, weil er gerne Musiker geworden wäre. Also insofern wird er jetzt für mich so ein kleiner Traum wahr. Und ich freue mich sehr und kann es kaum erwarten, auch endlich mal wieder im Stadion zu sitzen. Wenngleich es natürlich kein Vergleich ist zu den Besuchen, die man sonst hatte und es schon auch ein bisschen traurig sein wird, wenn die Nord und die Wölfi-Kurve und der ganze Rest irgendwie so menschenleer da ist. Irgendwie. Aber ich bin trotzdem natürlich froh und glücklich, da mal die Chance zu haben, endlich mal wieder die Jungs live zu sehen im Stadion. Ja, und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Das werden wir dann alles am Samstag noch ausführlich dann am Mikro besprechen. Und dann nehmen wir hoffentlich auch die drei Punkte mit, beziehungsweise werden sie dann in Wolfsburg behalten. Ja, das war der Wolfsburger Musiker und VfL-Fan, wie wir gehört haben, Volker Rechin hier im Wölferadio sozusagen als Auftakt- oder Aufwärmprogramm für den Samstag. Ja, und ich danke dir fürs Gespräch. So sieht's aus. Ja, ich danke euch und freue mich sehr. Bis Samstag. Nationalmannschaftskollege Thibaut Courtois von Koen Castells, logischerweise, also der da normalerweise im Tor steht, also der Courtois, der hat einen Club gekauft, hat jetzt eine eigene Frauenmannschaft sich geleistet, nämlich, ja, aus der nordspanischen Kleinstadt spielt der Trupp, wer ist der, EMF Logroño. Mein Spanisch ist nicht besonders gut. Jedenfalls hat er da Anteile erworben in der ersten spanischen Frauenliga. Ja, finde ich gut, dass er sich da engagiert. Erste Testspiel soll übrigens stattfinden gegen eine Mannschaft aus Ex-Ehefrauen von Lota Matthäus. Und wir bleiben in Spanien beim La-Liga-Spiel zwischen Bilbao und Eibar. Ging übrigens 1:1 aus, müsst ihr euch aber nicht merken. Da gab es einen Zwischenfall. Und zwar ist da eine Drohne auf dem Rasen gelandet. Also so ein Ding mit Propellern dran und so weiter. Und da war ja eine Protestbotschaft gegen die anstehenden EM-Spiele, also gegen die Europameisterschaftsspiele in Bilbao, befestigt. Ja, keiner wusste so richtig, was das soll. Spiel stand auf der Kippe, wurde unterbrochen. Und alle haben sich gewundert, wie leicht man so ein Spiel unterbrechen kann. Deswegen hat Schalke 04 jetzt auch erstmal eine Ladung Drohnen bestellt. Unsere U21 mit Riedel Baku war ja auch unterwegs und hatte zum Teil auch mal was zu feiern. Und wie es so üblich ist bei den Fußballprofis, gibt es dann auch Mucke in der Kabine. Und da sorgt Niklas Dorsch für, also der ist da der Kabinen-DJ. Und der hatte eigentlich den Auftrag von Arne Meyer. Der hat nämlich gesagt, hier, wenn hier wir Europameisterschaft spielen, dann wird auch der Song Bierkapitän, der ein oder andere wird sich daran erinnern, das ist so ein Malle-Hit, da wird der auch laufen in der Kabine. So, und offensichtlich gab es da eine Abstimmung. Und Niklas Dorsch hat gesagt, da gab es keine Mehrheit für den Song, also werde ich das Lied auch nicht spielen. Ja, und was sagt uns das? Um den deutschen Nachwuchsfußball steht's noch nicht so schlecht wie gedacht. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio führe ich natürlich auch diesmal wieder mit einem Experten für den kommenden Gegner. Und das ist heute der Kevin Brandenburg. Er ist Fußballblogger, natürlich FC-Fan und ja, hat auch eine ordentliche Bekanntheitsrate auf Instagram. KB31, wer ihm da gerne folgen möchte. Ja, und mit ihm werde ich jetzt ein bisschen plaudern über das kommende Spiel gegen den FC. Und grüß dich, Kevin. Grüß dich, Lars, mein Lieber. Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Wichtigste Frage vorab. Gisdol ist noch Trainer bei euch. Gisdol ist noch Trainer bei uns. Ja, wenn ich das zu entscheiden hätte, wäre das nicht mehr so. Ich sage immer, die beiden besten Spiele der Saison waren gleichzeitig die beiden größten Fehler, die wir bis jetzt hatten. Das waren die beiden Spiele gegen Dortmund. Hätten wir die nämlich nicht gewonnen, beziehungsweise da nicht gepunktet, dann wäre er schon weg. ist jetzt halt noch da. Mal schauen, wie lange noch. Vielleicht tragt ihr auch einen Teil dazu bei. Ja, das werden wir dann sehen. Also letztendlich ist es so, der VfL muss dieses Spiel ja gewinnen, gerade im Kampf um die Champions League, gerade gegen einen, ja, in einem Heimspiel gegen einen Gegner, der aus der unteren Tabellenregion gekommen ist oder kommt. Momentan steht er auf Platz 16. Kannst du mal kurz skizzieren, warum eigentlich? Kann ja nicht nur am Trainer liegen, sagen wir es mal so. Nein, das glaube ich nicht. Also erstmal muss ich sagen, ihr würdet ja auch Champions League mit Platz 4 erreichen können. Also die 3 Punkte könnt ihr dann sicher auch uns geben. Ich glaube, wir haben sie nötiger. Ja, also schlag's mal vor. Zielerreichung geht, ne? Ich glaube, das hat sehr tiefe Gründe bei uns im Verein. Da läuft es ja schon seit Jahren nicht so gut. Also ich habe jetzt, dann hat es mal diese gute Ära unter Peter Stöger und Jörg Schmatt gegeben, der euch ja jetzt auch ganz gut tut, würde ich sagen. Wo der FC mal wirklich eine ganz gute Phase hatte und danach ist er wirklich abgestürzt und da hat der eine Sportdirektor den, ja, ich sag mal, Dreck des Nächsten beerbt und weitergeführt. Also es ist wirklich, was Kaderplanung angeht, ist sehr viel Mist gebaut worden. Was das Umfeld angeht, es kommt immer wieder Unruhe rein. Also ich sag immer, in Köln ist vom ersten Mitglied, mich eingeschlossen, bis zum letzten Verantwortlichen ist da Chaos. Und das kriegst du einfach aus dem Verein nicht raus und das spielt alles im Moment so ein bisschen rein. Ich würde nicht mal sagen, dass die Mannschaft so schlecht ist, dass sie jetzt unbedingt absteigen muss. Ich finde die Mannschaft phasenweise gar nicht so schlecht, aber die ist an den richtigen Stellen nicht so verstärkt worden, dass es leichter wäre, in der Bundesliga zu bleiben. Und das ist natürlich nicht nur Trainersache. Gut, in Köln ist ja immer so ein bisschen Diva vom Rhein, also da ist das Chaos ja immer so auch ein bisschen mit drinne, sagen wir es mal so. Gehört da ein bisschen ein Stück weit dazu, auch ein Stück weit Folklore. Unser Markenbotschafter, den ihr ja auch ganz gut kennt, ist ja mittlerweile Markenbotschafter vom VfL Wolfsburg, Pierre Littbarski, hat jetzt sich geäußert und gesagt, also mit dem Kader, da ist mehr als Abstiegskampf auch nicht drin. Siehst du das auch so? Ich sehe so, dass wir damit sicherlich nicht um die Europa-League-Plätze kämpfen können, das ist klar. Ich finde aber, dass der Kader nicht so schlecht ist, wie wir jetzt darstellen oder wie er oft dargestellt wird. Ich finde, dass man an der einen oder anderen Stelle punktuell was hätte verbessern müssen, ja. Ich finde aber auch, dass der Trainer aus dem einen oder anderen Spieler einfach mehr rausholen muss. Ich meine, da sind Spieler, die machen seit 20 Spielen oder mehr, wenn sie so lange gespielt haben, machen die gleichen Fehler und das ist nicht so, dass man Menschen nicht mehr beibringen kann, wie man diese Fehler abstellt. Also da sehe ich schon das Trainerteam auch in Verantwortung. Wo siehst du denn momentan die größte Baustelle? Also ich habe jetzt, wenn ich mal drauf geguckt habe, auf die Zahlen, sehe ich, dass ihr nur 0,96 Tore im Schnitt erzielt. Ja, der VfL Wolfsburg zum Vergleich 1,73. Also ich würde sagen, fast das Doppelte an Toren in dieser Saison, logisch. Aber liegt es an der Offensive? Also kann man es so sagen, was das angeht? Oder würdest du das noch einen anderen Grund sagen? Ich glaube, tatsächlich so leicht kann man es sagen. Also ich hätte ja im Winter gern einen Stürmer Ginczek bekommen. Das muss ich wirklich sagen. Also ich glaube, der hätte uns ganz gut zu Gesicht gestanden. Es ist erstens so, dass die Chancen nicht kreiert werden, weil ich glaube, dass es an der Spielidee einfach hapert. Und dann ist es natürlich auch fast egal, wen du vorne drin stehen hast. Wenn du aber dann noch ohne Stürmer spielst, oder jemand einfach fehlt, der aus nichts ein Tor machen kann, sowas ist ja auch immer mal ganz wichtig, dann hast du natürlich keine Chance, Tore zu schießen. Ne? Das sind zwei Faktoren. Es kommt einfach keine Spielidee rüber und es ist keiner da, der dann vielleicht mal aus einer halben Chance ein Tor macht. Ne? Also die Effizienz ist einfach auch nicht da. Und ja, so wird es natürlich schwierig, klar. Dabei habt ihr ja wunderbare Wolfsburger Unterstützung schon. Euer Top-Torschütze, da bin ich ja fast hinübergefallen, Elvis Rexbejay, ja, mit 5 Toren. Also so hat er bei uns nicht genetzt, ja. Also Elvis, feiner Junge, feiner Kerl, ja. Und aber von seiner Position her eigentlich gar nicht dafür vorgesehen, ich sag mal, die Tore zu machen, ist ja eher die Laufziege auch im Mittelfeld. Wie kommt das denn dann zustande eigentlich? Ja, ich würde sagen, Elvis ist einer, der übernimmt Verantwortung. Also ich verbinde jetzt ihn besonders mit dem Derby, was wir gewonnen haben. Das ist für uns Kölner natürlich immer sehr präsent und wichtig. Da hat er uns zum Derby-Sieg in Gladbach geschossen, weil er einfach gut draufgegangen ist, weil er hinterhergegangen ist. Und das sind halt vielleicht auch so ein bisschen Tugenden, die uns fehlen, dann vielleicht auch ein Stück weiter vorne in der Offensive. Also Elvis ist schon einer da, wichtiger Kandidat im Moment bei uns und auch einer, der Leistung bringt. Also da könnt ihr euch auf einen freuen, glaube ich. Ja, die Leihe sozusagen läuft ja aus zum Ende der Saison. Verpflichten werdet ihr nicht, gehe ich mal von aus. Beziehungsweise ist nochmal die Frage, ob wir ihn überhaupt gehen lassen. Kommt auch noch drauf an. Ne? Ist ja, der VfL hat da, glaube ich, da das letzte Wort, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Habe ich auch so verstanden, ja. Aber würdet ihr ihn gern behalten, wenn ihr könntet? Jetzt. Ja, ich kann jetzt nicht stellvertretend für alle Köln-Fans sprechen. Ich persönlich würde aber sagen, dass der ein ganz guter Spieler für uns ist. Und wenn wir ihn zu euch abgeben, dann könnt ihr uns Gerhard zurückgeben. Dann wäre ich auch mit zufrieden. Ja, das war ja im Gespräch jetzt. Hat er ja nochmal gesagt, hat Yannick ja auch erzählt, dass 1. FC Köln ihn gerne zurückgehabt hätte. Aber A, hättet ihr euch ihn überhaupt leisten können? Und B, hätte er so viel verbessern können überhaupt bei euch, sagen wir es mal so. Also leisten können wir uns in Köln alles, ob wir es bezahlen, ist die Frage. Schön, gut gesagt, ja. Ja, ich glaube, daran wäre es tatsächlich gescheitert. Vielleicht hätte man da irgendwie eine Ablöse zusammengekratzt oder es ist sogar der Vertrag ausgelaufen, ne? Oder wie war das? Genau, er hätte sozusagen den Vertrag dann in Wolfsburg nicht verlängert, sondern wäre dann halt in dem Sinne gewechselt. Aber er will natürlich auch entsprechend verdienen, deswegen ist er ja damals von euch ja auch zu uns gekommen. Also es war ja, da ging es ja auch um Teller warme Suppe, den er sich dann mehr leisten konnte, sagen wir es mal so. Und mit Sicherheit auch um die sportliche Perspektive zu dem Zeitpunkt. Aber ich gehe auch von aus, da hast du recht, das Handgeld der Berater und auch das Spielergehalt wäre wahrscheinlich für den FC eine Kategorie zu hoch gewesen. Was mich immer so ein bisschen irritiert ist, zumindest sieht es der Kicker so, bester Spieler bei euch ist der Torwart. Wärt ihr ohne Timo Horn schon also auf einem direkten Abstiegsplatz? Nein. Timo Horn ist auf der Linie ein wirklich guter. Ich selber finde aber, dass da viele Schwächen noch sind und auch am Anfang der Saison gezeigt wurden, die uns auch zu dem einen oder anderen Gegentor gebracht hat. Und ich glaube nicht, dass er unersetzlich ist. Ich glaube, mit Ron-Robert Zieler wären wir auf demselben Tabellenplatz. Ohne Timo Horn jetzt zu nahe treten zu wollen, das ausdrücklich nicht. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt der entscheidende Faktor ist, warum wir noch auf dem Relegationsplatz stehen. Wen siehst du denn jetzt besonders in der Pflicht auch auf dem Platz? Also jetzt muss ja die letzten paar Spiele muss ja was passieren. Drittletzter seid ihr jetzt schon. Die anderen schlafen auch nicht auf dem Baum, sagen wir es mal so. Wenn wir da jetzt nochmal auf eine Tabelle auch gucken, das ist ja relativ eng beieinander da unten auch, also Schalke nehme ich jetzt mal raus, also die sind ja in dem Sinne halt weg, ne? Aber wenn ich mir Bielefeld, Köln, Mainz und auch die Hertha angucke, Augsburg würde ich jetzt auch schon mal rausnehmen, aber zwischen den Vieren, ja, entscheidet sich dann, wer 16. oder 17. wird. Was muss denn jetzt sozusagen auch auf dem Platz passieren? Also wen siehst du da auch besonders in der Pflicht? Also wenn man jetzt sieht, wie Mainz und Bielefeld auftreten, dann sieht man einfach, dass da keine Einzelpersonen jetzt irgendwie zu nennen werden, sondern da muss einfach die ganze Mannschaft das jetzt annehmen. Das klingt immer so verdroschen und das klingt so aus Fansicht einfach gesagt, aber es ist nun mal so. Ne? Da muss jetzt gekämpft werden, da muss um jeden Meter gekratzt und gebissen werden, sonst komme ich da nicht mehr raus. Und die Mannschaft hat Typen und die müssen sich jetzt da einfach vielleicht noch mehr vorspielen und da muss ein Trainer auch sehen, welche Leute ich da nicht mehr bringen kann. Wie jetzt diese Ausleihe aus Brügge, die wir da haben, diesen Dennis, der hat offensichtlich überhaupt gar keinen Bock, den Klassenhaltkampf mit dem FC anzunehmen. So, dann spielt er halt auch einfach nicht. Dann ist es so. Und genau diese Formation oder diese 11, 12, 13, vielleicht 14 Leute, die da absolut Lust drauf haben, da alles zu geben, die muss ich jetzt finden und die muss ich spielen lassen. Und von den Leuten muss ich auch erwarten, dass die da alles geben. So wie man es jetzt in Mainz oder Bielefeld sieht, die zerreißen sich für jedes Stück Platz. Und das ist absolut der Vorteil, den die gerade gegenüber dem FC haben. Als ich das letzte Mal in Köln war, da gab es eine 1:3 Niederlage, glaube ich, gegen den FC. Da ist der FC relativ früh in Rückstand geraten und hat das Spiel dann gedreht. Und zwar mit einem großen Anteil Publikum im Rücken. So wie es dann halt auch Kölner Art ist. Also da hat das Stadion tatsächlich auch gebrannt, obwohl die Truppe nicht besonders geil gespielt hat. Ja. Jetzt seid ihr 17. in der Heimtabelle. 8 Punkte habt ihr geholt insgesamt. Trifft euch Corona, was das angeht, besonders hart, weil das Publikum gerade für eine Mannschaft, die qualitativ nicht so hochwertig ist, da letztendlich dann ja entscheidender Faktor ist, das Publikum? Ich weiß es nicht hundertprozentig, weil ich stehe ja nicht auf dem Platz. Ich könnte mir aber vorstellen, dass dieser Funke Adrenalin oder dieser letzte Schritt vielleicht, dass der kommt, wenn die Zuschauer da richtig Gas geben. Und das ist bei uns so. Ne? Also das wirklich, das kann ein Faktor sein, zum Positiven, aber auch wie zum Negativen. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob es der Grund ist, weil wenn ich eine 10-Spiele-Serie hinlege ohne Sieg, dann kann es in Köln nochmal ungemütlich werden und dann kann das vielleicht auch in die andere Richtung gehen. Ne? Deshalb weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob das jetzt in dieser Situation gut oder schlecht ist, dass die Fans draußen sind. Fakt ist, wir können, glaube ich, auf der Tribüne viel dazu beitragen, dass da nochmal ein Spiel gedreht werden kann und das fehlt jetzt natürlich. Na klar, brauchen wir nicht drüber zu reden. Da sind Vereine wie der FC Bayern oder ich sage jetzt mal Real Madrid oder die ganz Großen, denen ist das egal. Die haben ihren Spielstil, die können alle Fußball spielen, die brauchen das nicht. Die spielen ihr Ding runter, das hat man ja in der Champions League gesehen bei den Bayern. Ob da jetzt einer im Stadion ist oder zwei oder 80.000, das ist denen egal. Aber ich glaube, in Köln ist das nochmal ein Riesenunterschied. Auswärts seid ihr auf Platz 12, glaube ich, mit 15 Punkten. Also jetzt auch nicht berauschend, aber zumindest hättet ihr mit dem Abstiegskampf dahingehend nichts zu tun, wenn ihr hauptsächlich auswärts spielen würdet. Jetzt trefft ihr aber mit dem VfL Wolfsburg eine Mannschaft, die sowohl heim- als auch auswärts stark ist. In dem Fall Heimtabelle Platz 3, also auch ganz normal wie in der Liga, ungeschlagen. 8 Siege, 4 Unentschieden. Was macht dir denn Mut für Samstag? Fragen wir mal andersrum. Also mir macht Mut, ich bin ja jetzt schon sehr lange FC-Fan und der FC ist unberechenbar, das ist einfach so. Der FC verliert 3 Spiele nach Gang gegen Abstiegskandidaten und gewinnt dann 2-1 in Dortmund. Der FC verliert 4 Spiele nach Gang und dann gewinnen sie 2-1 in Gladbach, ne, die zu dem Zeitpunkt noch absolut nicht in der Krise waren. Und das ist einfach so ein Punkt, immer wenn ich denke, jetzt ist Feierabend, jetzt können wir die Türen schließen, dann holen sie auf einmal nochmal was. Das ist ja auch der Grund, warum Gisdol überhaupt noch da ist. Und das macht mir auch Mut, dass wir das vielleicht am Samstag zeigen können. Und ich muss sagen, es tut mir leid für dich oder deine Zuhörer jetzt, aber wir brauchen das, glaube ich, ein bisschen dringender als ihr. Ja gut, letztendlich ist mir gar nicht Angst und Bange, weil wenn der VfL Wolfsburg das auf den Rasen bringt, was er die letzten Wochen und Monate spielt, ja, und insbesondere auch Wout Weghorst sich nicht größer verletzt hat, beziehungsweise war ein bisschen angeschlagen im Training jetzt, dann ist mir gar nicht Angst und Bange, dann werden wir das Spiel klar gewinnen gegen Köln, bin ich mir sicher. Aber auch das Hinspiel war ja eine knappe Kiste in Anführungsstrichen, da habe ich den VfL insgesamt auch besser gesehen, aber die Kölner haben sich reingekämpft, reingebissen in die Partie und dann auch verdient aus meiner Sicht einen Punkt mitgenommen. Und das ist das, was wir jetzt am Samstag auch brauchen. Also fußballerisch, ganz klar. Ihr steht nicht umsonst da oben. Das ist, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Ihr seid ein Champions-League-Kandidat und wir sind ein Abstiegskandidat. Dass wir da vom 1-1-Vergleich, dass der Wolfsburg als Sieger vom Platz geht, das ist, glaube ich, ganz klar. Aber das ist Fußball. Und ich glaube, genau weil es auch andersrum laufen kann, lieben wir den Sport ja so. Ja, für das ist Fußball. Da kassiere ich das nächste Mal nochmal einen Kölsch ab, wenn ich in Köln bin. Auch zwei, anstelle vom Phrasenschwein. Was erwartest du für ein Spiel am Samstag dann? Also Köln sehr defensiv, sehr zweikampfbetont hinten oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich glaube, das Spiel machen werden wir jetzt nicht. Das wird mich schon überraschen. Ich glaube, da wird viel Ballbesitz beim VfL sein. Ihr werdet viel anlaufen und ich habe Hoffnung, dass wir die erste Halbzeit vielleicht mit einem 0-0 reingehen können und dann ist alles drin. Wenn wir allerdings in den ersten Minuten einen fangen, dann halte ich die Mannschaft für nicht so gefestigt, dass wir dann da zurückkommen können. Auch wenn wir das gegen Borussia Dortmund jetzt beim letzten Heimspiel ganz gut gemacht haben. Deshalb sage ich es, es ist schwierig, den FC vorher zu tippen, aber ich glaube tatsächlich, ihr macht das Spiel. Wir versuchen stark zu verteidigen und irgendwann dann ins Spiel reinzukommen und hoffen, dass wir halt möglichst lange die Null halten können. Ja, dann verrat mir doch zum Schluss nochmal einen Tipp. Ich glaube tatsächlich, dass 1-1 ausgeht. Und zwar genau aus den Gründen. Ich glaube, wir halten lange die Null. Dann schießen wir irgendwann vielleicht ein Tor, weil wir uns, immer wenn man uns abschreibt, dann sind wir auf einmal da. Und ich glaube aber, dass ihr stark genug seid, dass ihr dann darauf antworten könnt. Das ist so mein Tipp. Sagt Kevin Brandenburg oder auch KB31 auf Instagram, falls ihr ihm da folgen wollt, Fußballblogger und wie wir gehört haben, FC-Fan und Experte für die Diva vom Rhein. Ja, und ich danke dir recht herzlich fürs Gespräch. Ich danke dir und viel Erfolg. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Wolfsburg kämpft um den Glasner-Erhalt und Braunschweig kämpft um den Klassenerhalt. Ja, hallo, hier ist Oliver Glasner, ihr hört das Wölfe-Radio. Und das hat leider noch das Ausscheiden, den K.O., wie ihr wollt, unserer Frauen in der Champions League nochmal zu verkünden. 0-3 im Rückspiel gegen Chelsea, Hinspiel ist auch schon 2-1 verloren worden, also das war dann unterm Strich doch leider eine deutliche Geschichte für die Engländerinnen, aber trotzdem ist ja noch viel drin hier in dieser Saison, wollen nicht abreißen lassen in der Meisterschaft, Halbfinale, Pokal steht auch dran, jetzt glaube ich am Wochenende gegen die Bayern, da ist einiges noch gebacken, also gebt Gas. Dann hat es der eine oder andere vielleicht mitgekriegt, da gibt es massive Umbaumaßnahmen am VfL-Center. Da kreist der Bagger sozusagen, dass da nochmal die Bedingungen nochmal verbessert werden. Ich glaube, da gibt es nochmal eine Rasenheizung und so weiter und so fort. Und ja, der Magathügel soll auch trotzdem stehen bleiben. Hieß ja vorher mal anders, aber hat es unter der Woche dann die Info gegeben. Nee, bleibt stehen. Finde ich auch eine gute Sache. Das ist ja dann wirklich mal eine Geschichte oder mal ein Ort mit Tradition. Hätte ich auch da stehen lassen auf alle Fälle. Und wie gesagt, am Samstag mit mir und Volker Rechin das Wölferadio aus der Volkswagen Arena vom Spiel gegen den 1. FC Köln. Wichtiges Spiel, ja, da können wir dann mal richtig vielleicht nochmal ein Polster uns anfressen, weil sich die Teams hinter uns mehr oder weniger gegenseitig die Punkte ja wegnehmen. Also, das ist eine ganz coole Geschichte und deswegen einschalten, wölferadio.de oder über die VfL-App. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wer mag, kann auch nochmal in den Wölferadio Shop reinschauen. Link gibt's wie immer im Wolfsblog oder auch über die sozialen Medien bzw. die Facebook-Seite des Wölferadio. Da gibt's ein paar lustige T-Shirt-Motive, unter anderem ja die Schere von Paolo Ottavio, spielt da auch eine große Rolle. Gerne mal reingucken, plus noch ein paar andere Sachen. Alte Helden feiern wir mal ein bisschen ab. Und ja, wie gesagt, gerne reinschauen da im Wölferadio Shop. Ansonsten soll es das gewesen sein für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Gerne wieder euer Feedback auch an mich direkt lenny@lennynero.de oder aber auch, wenn ihr gerne was auf dem Herzen habt, beziehungsweise auch mal hier zu Gast sein wollt, dann auch bei mir melden. Das kriegen wir dann schon irgendwie hin und dann machen wir hier mal eine schöne Sendung zusammen. Würde mich freuen. Ja, soweit von mir. Und dann sage ich, was ich immer sage am Ende, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du, immer nur du, immer nur du. Nur der VfL. Für Wolfsburg mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL.